Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Mudbound, so heißt der Film von Dee Ree, über den wir gerade sprachen, der ab kommender Woche bei Netflix zu sehen und bei dem Schlamm eine große Rolle spielen wird, als Metapher für das Farmleben in Mississippi. Und so geht es in dem Schlamm auch in anderen Filmen. Er ist als Zeichen im Film allgegenwärtig. Und deswegen hat sich heute Hartwig Tegeler auf schlammiges Terrain begeben. Das hier ist seine Schlamm-Top 5. Würden Sie jetzt den Film starten? Wenn ich an die Farm denke, denke ich an Schlamm, an dreckverkrustete Knie und Haare. Aber was ist es am Schlamm, dass er in alle, gibt es die? Natürlich nicht, dass er in alle Sehporen dringt. Platz 5, 12 Years a Slave von Steve McQueen, 2013. Das ist nicht vorbei, glaub mir. Das bezahlst du mir. Und dann hängt der Aufseher Solomon so an einem Strick auf, dass der Sklave nur überleben kann, indem er auf den Zehenspitzen balanciert. Stundenlang baumelt er, um Luft ringend. Auf eine kaum verständliche Weise wird dieses Bild von Grausamkeit und Brutalität intensiviert, wird noch schrecklicher, wenn wir sehen, wie Solomons Füße auf einem Boden tänzeln, der schlammig ist und immer schlammiger wird. Blut, Tränen, wahrscheinlich Urin, Kot, Schlamm. Grauenhafter Urschleim unseres Seins. Platz 4. Menschen am Fluss von Mark Rydell, 1984. Gegen die Elemente und den Fluss und damit auch gegen den Schlamm kämpfen die Garveys, Mel Gibson und Sissy Spacek, auf ihrer kleinen Farm im Süden der USA. Heftige Regenfälle lassen ihr Land quasi in Wasser und Schlamm ertrinken. Den Kampf um ihre Heimat führen die mutigen Farmer gegen die Natur. Das ist der alte Kampf, den sie kennen, den gegen das gierige Großkapital und die Banken. Der ist neu, den drohen sie zu verlieren. Ich gebe euch allen noch eine letzte Chance. Jeder bekommt zusätzlich $10.000 für sein Land. Aber dann müsst ihr von hier verschwinden. Das ist der schlimmere Morast. Gut ist dieses. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin Django und wenn du bei mir bleibst, wird dir kein Mensch was tun. Platz 3, Django von Sergio Corbucci, 1966. Zur Dekonstruktion des US-Genres, die der Italo-Western in den 1960er Jahren betrieb, gehörte auch, die betörenden Landschaften des Südwestens in God's Own Country, ja, zu desillusionieren. Keine weite Prärie, sondern Staub- und Schlammwüsten. Django zieht den Sarg mit dem Maschinengewehr durch eine Endlosigkeit von Schlamm. In alten Mythen wurde der Mensch aus Schlamm geformt. Es brauchte nur noch einen Atemzug, ein Blutstropfen, um ihn dann lebendig werden zu lassen. Die Blutorgien, die Django im Schlamm vollzieht, lassen diesen Schöpfungsprozess wie in einer Rückblende ablaufen. Back to the roots, untermalt von diesem Credo. Es gibt bloß eins, was wichtig ist, dass man sterben muss. Platz 2, Henry V., 1989. In Kenneth Branaghs Shakespeare-Verfilmung wird die Schlacht von Azincourt zwischen Briten und Franzosen auf ins Feld und Gott verfüge über diesen Tag. Die Schlacht im Jahr 1415 wird zum erschütternden Bild, wie aus dem sprichwörtlichen Schlamm der Schlacht heraus, aus Blutgemetzel, Grauen, aus dem Barbarischen des menschlichen Krieges, der König aufsteigt, auch ein Schöpfungsprozess, als mythisches Wesen, das seine Herrschaft konsolidiert. Darf ich also mit Recht und Gewissen meinen Anspruch geltend machen? Ja, ja, mache es, meinten die Berater. Nehmt, was euch gebührt. Das Gemetzel von Azincourt wird zu einer Metapher über den Krieg und den Menschen. Denn das Patriotische wird konterkariert durch die Soldaten, die die Erschlagenen schon ausrauben, als die Leichen noch warm sind. Dreckiger, schlammiger kann man sich wohl kein Bild vorstellen. Das zeigt, wie sehr der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Platz 1, Freaks von Todd Browning, 1932. Am Ende schleichen die Zirkusfreaks durch den Schlamm, um Rache an dem Mann und der Frau zu nehmen, die einen der ihren versuchten zu ermorden. Todd Browning zeigt nicht die Missgebildeten als Monster, sondern die normalen Menschen in ihrer Gier. Doch diese letzte Sequenz im Schlamm löst jenseits dieser Erkenntnis immer noch bei Freaks den Horror aus, etwas Unberechenbares, dem wir nicht mit rationaler Kontrolle Herr werden. Die großen Geheimnisse der Natur verbergen sich im Schlamm, in der faulenden Infusion, im Mist. Es ist wie eine Mahnung, daran zu denken, wer wir eigentlich sind, schrieb Raoul France, ein Naturphilosoph, vor mehr als einem Jahrhundert. Und dieser Schlamm, Todd Browning beweist es in Freaks auf betörende wie verunsichernde Weise, dieser Schlamm bereitet wahrhaftig Angst, wieder da hineinzusinken, woher wir stammen. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 zu den interessantesten Filmen, in denen Schlamm eine Rolle spielt. Und Sie finden die Liste der Top 5 bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild.